Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Nicht Aushilfs-Jedi und Zeilenende, hier sind die Pottwichtel, die Verschwörungspottwichtel und wir übernehmen heute hier den Laden. Und heute geht's hier mal so richtig zur Sache. Wir haben uns ganz viele Themen rausgesucht, die die Elite sonst so verbreitet durch die Welt, denn die Verschwörungstheorien, die sind uns auch wichtig und wir sind heute zu dritt. Ich sag mal einfach Hallo. Hallo. Hallo. Die drei lustigen beiden. Ja, genau. Ich habe gehört, wir reden heute nicht über schwangere Elefanten. Warum nicht? Ja, ich prangere das an. Ich würde es ein tolles Thema finden. Das sind ja die Themen, die die Welt bewegen. Ja. Schwangere Seerobben sind interessanter. Ja. Aber auch das ist heute nicht Thema. Ja, aber das sagen auch nur die. Wir reden heute auch nicht über Angela Merkels Regierungsflieger. Hat das direkt was mit schwangeren Seerobben zu tun? Nee. Weitesten Sinne. Unter anderem könnte das sein. Wer weiß, vielleicht haben die was mit Funkgeräten zu tun. Wir reden auch nicht darüber, dass Angela Merkel einen Linienflug genommen hat. Ja. Ja. Kam ja trotzdem an. Aber sicher nicht Economy. Und worüber reden wir noch nicht? Tja, über vieles, wie mir scheint. Ja, Stille. Die Stille an sich. Wir reden nicht über die Stille, denn nein, die Stille ist nein. Woanders. Ja, ja, obwohl, stille Nacht, weil es ja bald Weihnachten, ne? Das stimmt. Also, das ein bisschen Stille ist nicht schlecht, also. Aber wir reden über das Thema der Woche. Brauchen wir eigentlich noch Weihnachten? Das ist das Thema der Woche? Das ist das Thema der Woche und das muss es auch sein, denn Weihnachten steht vor der Tür. Also darüber reden wir jetzt. Ich habe da eine kontroverse Meinung. Ich sage, wir brauchen Weihnachten, weil ich habe meine Urlaubstage dieses Jahr schon so gelegt, dass ich die Woche voll habe mit den Feiertagen. Und ohne die ist doch scheiße. So muss das sein. Ja. Also ja. Was ist denn überhaupt Weihnachten? Da muss man ja erstmal den Begriff definieren. Da kriege ich Jesus Geschenke. Ist gestorben. Oder ist Jesus geboren? Warte mal. Nee, er ist gestorben. Nee, geboren. Gestorben, das war das bei Life of Brian. Ja. Das ist wie mit der Zeitumstellung, oder? Weiß man auch nie, vor oder zurück, gestorben oder geboren Weihnachten. Ja, das ist immer so ein Hin und Her, ne? Vielleicht ist es Schrödingers Christkind. Braucht man Schrödingers Christkind heutzutage noch? Am Ende war er tot, das steht schon mal fest. Ja. Ja, aber auch nicht wirklich. Ja, stimmt, er kam ja wieder, verdammt. Manchmal kommen sie auch wieder. Ja. War das nicht mal so ein Zombie-Film? Ja, von Stephen King, ja. Das ist ein Film, ja, frühe 90er. Langoliers? Ja, auch. Hat auch was mit Weihnachten zu tun. Oh, Legolas war schön. Stimmt, ja. Vor allem die CGI, die aussah wie zeitgenössische Windows-Bildschirmschoner. Stimmt, und da war Balki aus Ein Griecher Ober Chicago einer der Hauptdarsteller, wer sich noch an die Sitcom erinnert. Erinnere ich mich nicht dran. Ich weiß, dass das Erl aus Quantum Leap dabei war. Ja, stimmt. Erl. Unglaublich. Ja. Wurde der auch ans Kreuz genagelt? Weiß man nicht. Von den Kritikern später. Ja, wahrscheinlich. Dann wird das verdient haben. Ja, gehe ich auch davon aus, ja. Auf jeden Fall. Aber was hat das mit Weihnachten zu tun? Ja, das ist ja die Frage, die wir uns heute stellen. Brauchen wir eigentlich noch Weihnachten? Hat ja alles irgendwie nichts damit zu tun. Ja. Das stimmt. Ja. Früher hätte ich gesagt, fernsehtechnisch brauche ich Weihnachten nicht, aber mittlerweile gucke ich kein Fernsehen mehr. Also ist. Ja, weil du kannst jetzt auf Netflix die Weihnachtsfilme gucken. Das stimmt. Ich vorher Kevin schon allein gucken wollte. Kevin allein zu Hause, stirb langsam. Kevin alleine in New York mit Donald Trump. Ah, ja. Der junge Donald Trump. Der junge Donald Trump, der war noch so unschuldig. Ja, bloß bei der Schauspielerei geblieben. Ja. Die Elite sagt, Donald Trump hat sich in diesen Film reingemogelt. Mhm. Weil er es in seinem Hotel gedreht hat. Ganz ehrlich, hätten wir es nicht getan? Also ich hätte es auch getan, wenn es mein Hotel gewesen wäre. Ja. Na, der Unterschied zwischen dir und Donald Trump ist ja auch nicht sehr groß. Eigentlich nur das Hotel. Ja, und ich habe einmal das und ich habe ein bezauberenderes Lächeln als er. Ja. Stimmt. Und keine orangen Haare. Das stimmt. Aber kaum noch Haare, ehrlich gesagt. Vielleicht sollten wir diese Woche nicht über Donald Trump als Ersatz für Weihnachten sprechen. Aber Orangen gehören auch zu Weihnachten. Auch das? Ja. Ich habe gehört, es gibt auch Raumstationen, auf denen stehen Orangen auf dem Tresen des Captains. Weil gesunde Ernährung ihm wichtig ist. Das klingt aber absurd. Bisschen, vielleicht ja. Ist es auf Weihnachten gedreht worden. Ja. Oder aus Kostengründen, die waren noch übrig. Das kann auch sein. Man hört vielleicht ja. Hast du genau genug hingeguckt? War auch noch harter Spekulatius dabei? Das ist ja auch sowas, was mal gerne übrig bleibt. Gibt's auch jetzt schon im Supermarkt. Ja. Brauchen wir das eigentlich für Weihnachten, diese harten Spekulatius? Nee, Spekulatius bin ich so ein bisschen, habe ich über. Ja. Mhm. Kriegst ja auch überall angeboten, du kommst ja auch nicht drum herum. Ne? Ja. Ja, als Gourmand ein Fan von diesen interessanten Nougat-Stämmen, die es bei Lidl gibt. Kennt ihr die? Nee, die kenne ich tatsächlich nicht, das ist auch nicht so ganz meine Sparte. Lecker, Nougat-Stämme. Ich bin eher, ich esse gern Pfeffernüsse. Ah. Er hat Nüsse gesagt. Noch? Er hat Nüsse gesagt. Ja, doch. Ja, zu Weihnachten pfeffere ich mir auch mal gerne meine Nüsse. Das kann vorkommen. Und der Nougat-Stamm geht ja auch voll auf die Nüsse. Ja, aber was mir auch auf die Nüsse geht, fällt mir gerade ein. Nougat-Stamm klingt auch merkwürdig jetzt in diesem Kontext. Ja, Stamm. was aber auch auf die Nüsse geht mit Weihnachten, sind ja Weihnachtsfeiern auch so ein bisschen, oder? Ja. Wenn man so ja. Drei, vier, also ich habe drei dieses Jahr. Ich hatte schon eine. Ich habe die erste schon hinter mir. Ja, ist schon schlimm, dass man mehrere haben muss irgendwie mittlerweile, oder? Das ist so, ah. Oh. Die erste bestand schon aus, die war in einer Almhütte und es gab einen Alleinunterhalter mit Heimorgel. Also nicht Heimorgel, mit Keyboard halt. War der denn ganz allein? Also oder wurde er sich angeguckt, der Alleinunterhalter? Ein ganz schlechter Witz. Ja. Es wäre schöner gewesen, wenn er alleiner gewesen wäre. Ah, also war es nicht wert. Also eigentlich war es gut, dass er allein ist, normalerweise. Ja, ja. Aber wir reden diese Woche nicht über Alleinunterhalter. Mhm, ja. Weil Jesus war ja auch so ein bisschen ein Alleinunterhalter, oder? Er hatte 12 Follower. Stimmt. Ja. Der erste Influencer der Welt. So allein war er dann gar nicht. Ja. Nee. Ah. Das ist auch irgendwie eine Verschwörungstheorie. Vielleicht hat er damals schon das Following-System aufgesetzt, das heute zum Beispiel Instagram nutzt oder Twitter. Ja. Nur im Real Life. Er hat aber von den Römern auch viel Hate abbekommen. Das stimmt. Das muss man schon sagen. Viele Daumen nach unten im weitesten Sinne dann am Ende des Tages. Ja. Der Arme. Er möchte dein Freund auf Facebook werden. Ja. Römisches Social Media wäre vielleicht auch interessant gewesen. Mhm. Ob man da Kreuze verteilt hätte oder so. Ja, nur ein Kreuz. Ja, jeder nur ein Kreuz. Die Pottwichtel haben ja von der Elite was zugeschickt bekommen. Wir spielen das mal ein. Aushelfs-Jedis, Jedi-Leviten-Bibliothek. Okay, schieß los. Ja. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle für den Einspieler. Ja, ja. Ja. Sehr, sehr gerne. Der nächste kommt gleich. Also jetzt direkt. Ich hoffe gleich, jetzt, oder? Also. Ja, erstmal müsst ihr jetzt was zu der Bibliothek sagen. Wie war's nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Aushelfs-Jedis, Jedi-Leviten-Bibliothek. Jedi-Leviten, da werden wahrscheinlich die Leviten gelesen. Ist es ein Volk in Star Wars? Ja. Ja, das könnte ja sein. Jedi-Leviten? Ja, es sind die Jedi-Leviten. Ja, es ist ein Volk. Sicher. Meines Erachtens auch sehr weihnachtlich. Ja, gut, auf Tatooine sind die immer rumgelaufen. Ah, in den Kutten, ne? Ja, ja. Ja, ja. Und barfuß. Tja. Das ist weihnachtlich. Sehr weihnachtlich. Barfuß ist weihnachtlich? Ja. Ist es Jesus war auch barfuß. Ist es an Weihnachten? Ja, gut, das stimmt. Ich dachte, Jesus hatte Latschen an. Mhm. So wie und Sandalen. So wie kein anderer Mann. Damals konnte man die noch tragen als Mann, weißt du? Ja. Also heute wirst du komisch angeguckt. Ich glaube, ja. Aber Jesus ist bestimmt auch komisch angeguckt worden. Allein schon, dass er mit den 12 Typen da rumgezogen ist wahrscheinlich. Ja, das ist schon. Ich finde ja, Latschen ist voll das Thema, oder? Wenn man sich jetzt mal nach Hollywood versetzt, sieht man, wie die Leute da inzwischen mit Adiletten über die Straße laufen. Ja, ist strange, das so? Oder? Ja. Ist echt strange. Früher haben wir die nur im Schwimmbad getragen. Ja. Wär's mal dabei geblieben, oder? Ja. Ich habe mir meine ersten Adiletten für mein Ditsche-Kostüm gekauft. Da passen sie auch zu. Ja, ja, da gehören sie ja zwingend dazu. Kannst du das mal tragen demnächst? Das kann ich bestimmt tun, ja. Das hängt bereit im Schrank. Jederzeit. Ich hab lange Zeit, weil ich dann das natürlich originalgetreu haben wollte, habe ich auf eBay abonniert. Zu der Zeit, ich weiß nicht, ob das heute noch geht, konnte man Suchbegriffe abonnieren auf eBay. Und wenn es dann neue Einträge dazu gab, die gepasst haben, dann hat man eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen. Und dann habe ich Michael Schumacher Adiletten in Größe, ich habe gerade vergessen, welche Schuhgröße ich habe, aber das habe ich jedenfalls abonniert. 47. Nee, 42, glaube ich. Ah, wie ich, kleine Füße. Ja. Ich würde sagen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Marlenas Presseschau. Marlena, schieß los. Ja, ich habe, hat irgendeiner heute was in der Zeitung gelesen, was irgendwie interessant war? Also ich nicht. Wer von euch hat was Schönes gelesen? Der Klaus Backhaus wohnt jetzt in München. Ja, oder nee, er zieht dahin, habe ich gehört, oder? Also er ist doch voll glücklich. Ja, er hat eine Wohnung gefunden in München, das ist ja wohl, ne? Was man über Twitter heute so erfährt. Also ich freue mich für den Klaus Backhaus. Ich auch. Ja, das ist schön. Das ist ein so netter Mensch. Die Elite mag den Klaus Backhaus auch. Jeder aber mag den Klaus Backhaus. Er zieht aber nicht in ein ehemaliges Backhaus, das hätte eine schöne Ironie. Ja, wer weiß. Bestimmt und, günstig zu haben, mitten in München. Mit Starbucks, weißt du. Ja. In ein altes Backhaus mit einem Starbucks drin. Für den Herrn Backhaus. Ja, da habe ich da Dirk Benedict getroffen. Nein, aber. Ja, aber das habe ich gelesen auf Twitter. Und das hat mich gefreut, dass er eine Wohnung da hat. Ja, schön. Wohnungen sind, das ist ja auch ein weihnachtliches Thema. Ja. Keine Wohnung finden. Ja. Das ist ja auch keine Herberge. Ja, das war keine Herberge. Ja. Da schließt sich der Kreis. Das heißt, wenn der Klaus dann zur Arbeit fährt, dann reitet er auf dem Esel auf Palmblättern aus seinem Backhaus heraus. Ja. Mhm. Ja. Kann nur so sein. Bild. Das kann nur so sein, ja. Ach, ist das Bild schön. Ich stell's mir gerade vor. Ich hätte es gerne gemalt, ehrlich gesagt. Also alleine für dieses Bild brauchen wir, glaube ich, Weihnachten. Ja. Das ist so verdammt weihnachtlich. Und ich glaube, das hat auch wirklich überhaupt nichts mit dem hier zu tun. Die Verschwörung der Woche. Klaus Backhaus zieht nach München. Ist das eine Verschwörung? Vielleicht. Wurde bei Twitter gepostet und Twitter ist doch alles irgendwie gefaked. Ja, das stimmt. Vielleicht zieht er gar nicht nach München. Kann er das klarstellen. Das ist eine Finte. Das ist München ein Codewort für irgendetwas. Oh. München steht eigentlich für Bielefeld und Bielefeld gibt's nicht. Weg eigentlich, oder? Mhm. Oh, jetzt mache ich mir Sorgen. Klaus, bitte, tu's nicht. Egal, was du machst. Bleib, wo du bist. Wir holen dich. Nein. Irgendwo zwischen München und Salzburg. Ja. In der Pampas. Der Pampas, ja. Ist viel Land da unten, glaube ich. Hier Raum. Raum? Raum. Lebensraum im Süden. Ja. Der Backhaus braucht also Raum zum Leben. Also im meisten. Ja. Ja, anscheinend braucht er mehr Raum, deswegen ist er nach München gezogen. Ja. Wobei ich glaube, der Raum hinter München ist günstiger als der Raum in München. Das mit Sicherheit. Alles ist günstiger als der Raum in München. Ich würde ums Verrecken nicht nach München ziehen. Warum nicht? Weil das total die Elite-Stadt ist. Oh, die Elite-Stadt. Siehste? Siehste, Kaktus in der außerdem Wüste. Außerdem passt auch da alle. Nicht mal mehr die CSU hat da absolute Mehrheiten. Und nichts kannst du nicht mehr verlassen heutzutage. Eben. Echt. Eben. Ist mir gar nicht mehr konservativ genug. Echt, ja. Ja. Na, also bitte. Für meine Werte über 60%. Ich muss irgendwo wohnen, wo es konservativ ist, damit ich mich abhebe. Ach so. Ja. Ja. Deswegen wohne ich ja auch im Konservativen. Schön da. Ja, super. Wir haben hier einen ganz großen. Ach so. Ja. Wow. Habt ihr auch sowas? Nö. Wir haben gar nichts. Oh. Nichts gepaart auf nichts ist hier bei uns. Ihr habt einen Aufzug. Ja. Einen Aufzug? Ich habe nur keinen Aufzug. Doch. Nee? Ich gehe manchmal im schlimmsten Aufzug auf die Straße, aber ansonsten. Im Ditsche-Kostüm. Das war sehr elitär von dir. Ja. Selbstverständlich. Ja. Da sind wir ja genau richtig hier. Ja. Die Marketingabteilung der geheimen Weltverschwörung hat verkündet, dass jetzt alle Adiletten tragen sollen. Und deswegen haben wir es ja schon angesprochen hier. Ja. Warum denn nicht? Ich möchte nochmal zum Thema Badeschlappen zurück. Schlampen? Die werden nämlich tatsächlich von den berühmten Rappern in Hollywood inzwischen getragen. Man sieht die bei Instagram, bei diesen coolen Influencern, als Standard Fußbedeckung inzwischen. Ich finde es unglaublich. Ich finde es unpassend. Total. Ich frage mich echt, wie sowas entsteht. Ja. Das sieht ja. Für mich sind das echt nur Duschschuhe. Ja. Die zieht man 5 Minuten an und schmeißt sie dann in die Sporttasche. Hey, ich war letztens in Germany. Ich habe da was Geiles gesehen. Ein gar edles Fuß. Eine Fußkleidung. Eine Fußkleidung. Ja, aber so stelle ich mir das vor. Dann sagen die: Geil, Eminem. Super. M&M. Oh, ich hätte gerne jetzt ein M&M. M&M's, ja. M&M's. Aber vielleicht können wir das ja Deutschlands attraktivstem Nerd-Duo, dem Elite-Podcast, als neue Standardbekleidung für diesen Podcast vorstellen. Wir möchten euch nur noch in Adiletten-Podcasten hören. Hören, ja. Wir hören auch, wenn ihr das nicht so macht. Ja. Dann klingt das total anders sofort. Meine, auch wenn sie mal weggehen, sonst hörst du ja immer. Ne? Also. Das klatscht so, ne? Wenn man die Treppe runtergeht. Das wollen wir jetzt mal hören. Was? Also, da kann doch keine Flipflops. Mehr Treppe runtergehen wäre auch gut im Podcast. Ja. Ich finde, Treppen sind ja auch so eine Art Verschwörung, oder? Aber alles, was runtergeht, muss auch mal wieder raufgehen. Das ist das Problem daran. Ja. Ja. Auf und ab, so mit Treppen. Du kannst ja nicht ewig Treppen runtergehen. Ja, irgendwann hat das ein Ende. Ja, das stimmt. Echt? Sag dir auch. Man geht so lange die Treppe runter, bis man bricht. Ja. Ja, das stimmt. Stairway to heaven. Ne? Im weitesten Sinne nach unten halt. Heaven nach unten. Aber den Brunnen vor dem Tore muss man ja irgendwie erreichen können. Ja. Da muss man erstmal die Treppe runter. Das stimmt. Das ist eine interessante Betrachtungsweise. Auf dem Weg nach unten fällt einem viel ein. Wir als geheime Verschwörungswichtel, wir bedienen uns ja ganz unverschämt an den uns zur Verfügung gestellten Intros der Elite. Mhm. Und mir gefällt einfach dieser hier so schön, dass ich ihn nochmal spielen muss. 8-Bit-Sound, oder? Mhm, ja. Jo. Geil. Kündigt er was Bestimmtes an, oder war das jetzt einfach nur... Normalerweise kündigt er was Bestimmtes an, zum Beispiel das hier. Ah, sehr schön. Aus Prinzessin Zeilenendes Nähkästchen. Mhm. Also Prinzessin Zeilenende, leg mal los. Plauder aus dem Nähkästchen. Ist ja doch gar nicht anwesend. Du sprichst doch. Aber ich bin ja nicht das Zeilenende. Ich fühle mich zwar auch prinzessinhaft, aber... Du bist ja der Zeitgeist dieses Podcasts. Ich habe tatsächlich auch ein Nähkästchen. Ich weiß nur nicht, wo ich es hingelegt habe. Ich würde es jetzt raussuchen, um daraus zu plaudern, aber... Ja. Tja. Gehen wir nun da ohne Nähkästchen. Ich kenne Leute, die haben Marihuana im Nähkästchen. Echt? Ja. Verkaufen das daraus? Nee, die bewahren das darin auf. Zu mir. Schlechtere Orte dafür. Ja, ja. Ja, stimmt. Da suchen sie zuletzt. Mhm. Ich würde ja mein Marihuana nur in der Adilette verwahren. Ja. Aus Fashiongründen einfach. Da musst du mal aufpassen, wenn du die Treppe damit runtergehst. Ja. Könnte unangenehm sein. Ist ja auch nicht so viel Platz da drin. Wir haben ja Größe 42. Ja. Gerade bei Größe 42 ist es natürlich ein bisschen schwierig, ja. 42 nicht die Antwort auf alles? Ja. Ach. Vor allem auf die Frage nach meiner Schuhgröße. Ja, aber nicht nur das. Also. vielleicht ist das die Frage. Ja, vielleicht ist das die Frage. Jetzt klärt sich der Film. Jetzt klärt sich der Film. Wieder so eine Verschwörungstheorie aufgedeckt. Es ging um die Schuhgröße eigentlich. Ja, ich glaube schon. Was für eine Leichtigkeit, wird das so nebenbei so die größten Mysterien. Die Verschwörung der Woche. Aufgeklärt. Yeah. 42, Schuhgröße und der Sinn der Welt. Ja, von Adiletten von den Rappern. Ja. Ja, aber da ist doch bei der Elite der richtige Platz, um solche Fragen auch mal im Handumdrehen zu erklären. Im Handtuch drehen? Im Handtuch drehen. Das passt auch wieder. Mhm. Handtuch haben wir ja auch wieder eine Verbindung dazu, oder? Fügt sich alles so schön heute. Das ist der Wahnsinn. Das wirkt fast wie geprobt oder so, ne? Also. Vielleicht sollten wir das direkt in die Jedi-Leviten-Bibliothek schreiben. Würd's freuen. Haben wir da Schreibrechte? Muss man mal anfragen. Ja. Leserechte. Aber ich glaube, die kriegen wir nicht, weil Verschwörung und so, ne? Nur lesenden Zugriff. Für irgendwelchen Typen aus dem Internet trauen? Ja. Nicht jeden Tag. Wem denn sonst? Das ist recht, schon. Ja. Ist auch ein gutes Argument, ja. Haben wir eigentlich jetzt ein Fazit zum Thema, brauchen wir noch Weihnachten 2018? Ja, wegen meinen Urlaubstagen. Also stimmt. Ja. Doch, das. Und wegen Pfeffernüssen? Ja. Für Teilenendes Ersatzmann? Ja. Und wegen Nougat-Baumstamm für Aushilfsjedis Ersatzmann? Und wer bist dann du, dritter Mann im Bunde? Bist du dann Marlena? Ja. Okay. Marlenas Presseschau. Dann schieß noch mal los. Hast du noch eine Presseschau? Ja, ich bin ja immer noch verwirrt dafür, dass unsere Regierung nicht fliegen kann. Wenn ich die Maschinen nicht starten. Das hat mich geschockt. Ich dachte persönlich. Auch das bisschen hat mich, das zu lesen war hart, dass unsere Regierung nicht mal fliegen könnte, wenn sie wollte. Also, falls es mal dazu kommt. Man weiß es ja heutzutage. Europas erfolgreichste Volksrepublik fliegt mit Ersatzwagen quasi durch die Welt. Economic. Ja. Ja, es ist echt unglaublich, oder? Das macht mich traurig. Unangemessen. Ja. Da ist kein Wunder, wie hier Trump und Putin über uns geredet haben wahrscheinlich, weil wir nicht da waren. Aber Angie ist ja eh bald Privatfrau. Ja. Ja, das ist ja, das ist ja sowieso alles Fassade, die Regierung. Vor den Iden des März. Wen wird die Elite als neuen Kanzler bestimmen? Wer bietet sich denn an? Ich finde, da muss man ja, in Zeiten von Trump muss man ja ein bisschen nachlegen. Ja. Herr Merz, Frau Kramp-Karrenbauer und Herr Spahn. Vielleicht alle drei, so ein Triumvirat. Das wäre eine Überraschung. Aber du kriegst auch nicht, es ist schon schwer genug, einen langen Namen auf dem Plakat zu kriegen. Nein, weißt du? Deshalb wäre ja Merz und Spahn, allein so aus Merz geht, aus wäre ja es auch für die Wutbürger besser, wenn so einer wird. Also allein so aus logistischen Gründen, so Plakate und Schreien und so halt, ne? Ja. Herr Spahn wäre schon deswegen ganz lustig, weil er ja mit einem Mann verheiratet ist und das heißt, die internationale Weltgemeinschaft müsste sich jetzt gar nicht umgewöhnen, weil bisher wurde ja die Position des First Gentlemans von Herrn Sauer wahrgenommen. Ja. Oder die teilen sich eine Amtszeit einfach auf. Dann könnte Merz anfangen und vielleicht nach einem halben Jahr hinschmeißen, dann kann die Bild-Zeitung titeln ausgemerzt. Das ist schon eine schöne Schlagzeile. Der fängt eigentlich im März an. Ja, dann ja, das müsst ihr, sonst würde es dann würde ja nie anders gehen. Richtig, und dann der Nächste. Und dann kriegen sie alle Rente. Und dann ziehst du dir einen Spahn in den Finger. Ja. Und den musst du dann erstmal auf der Kramp-Karrenbauer abwischen. Der Name gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Da stolpert man nur drüber. Ja, ist mir zu lang. Heißt die eigentlich Anneliese mit Vornamen? Keine Ahnung. Irgendwie sowas, ja. Ich glaube. Also von Angela zu Anneliese, das ist mir viel zu nah. Aber wahrscheinlich doch dieselbe Person, oder? Hat man die schon mal zusammen gesehen? Nee. Na? Ist sie vielleicht, ist das ein Trick, damit sie doch am Ende es wieder ist? Sagen doch, sie ist so Merkel nah. Vielleicht ist sie richtig nah. Also, ne? Vielleicht ist sie näher dran als Merkel selbst. Ja. Ihr Flieger geht. Ja. Vielleicht wird sie auch der nächste Doktor. Oh. Der Doktor ist jetzt auch weiblich. Möglich wäre es, ja. Kann das ja auch nie wieder ein Mann sein, dann, ne? Findet ihr die eigentlich geil, die neue Doktorin? Also geil im Sinne von... Sag einfach nee. Nee, eigentlich stimmt auch nicht. Warum frage ich eigentlich nach, ist eigentlich egal, in welchem Sinn. Konstellation, nee, wie es... Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ihr seid ja Chauvinisten und sexistisch. Ja, ja, aber bitte doch. Echte Drehbücher werden so vor Kritik geschützt. Weißt du? Hat bei Merkel nicht funktioniert. Ja, aber doch 13 Jahre lang. Naja, okay, immerhin, ja, ja. Kurz vor Schluss, wir sind kurz vor Schluss. Oha, sind wir zeitlich schon durch, oder? Wir sind zeitlich schon sowas von am Ende. Ach so, das ging ja schnell. Eigentlich sehr schade, oder? Für mich richtig elitär. Sehr. Arme, ja. Ich möchte eigentlich hier nicht weg. Auch sitzen. Auch nicht. Ja. Wir bleiben noch. Eine halbe Stunde und in einer halben Stunde spielen wir das einfach nochmal. Pause. Ja. Bin ich dafür. Ja. Kurz vor Schluss ist ja auch ein flexibler Begriff. Das ist ja alles relativ. Kurz vor Schluss von was? Wurde ja nicht explizit gesagt, kurz vor Schluss des Podcastes. Feiern eigentlich Aliens auch Weihnachten? Das kommt drauf an, ob sie Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, glaube ich. Das ist unzweifelhaft, oder? Ja, ich denke, die katholische Kirche hat da auch bestimmte Missionsarbeit auch schon außerhalb der Erde. Ja, ich könnte es mir vorstellen, dass die Leviten Weihnachten feiern. Aber auch. Ja. Die haben sich das auf der Erde angeschaut und gesagt, also von allen Vorlagen, die wir auf der Erde sehen, gefallen uns die Leviten Weihnachten am Weihnachten besten. Und Adiletten, das sind die beiden Sachen, die wir im Universum brauchen. Oh Gott, stellt euch das mal vor. Der Erstkontakt findet statt und die Aliens tragen als Adiletten. Als Zeichen ihrer, wie sie denken, Anerkennung an uns. Ne? Und dann so. In Größe 42, bitte. Genau. Und sie nehmen nicht mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Kontakt auf oder mit Angela Merkel, sondern mit irgendeinem YouTube-Influencer mit 300 Millionen Hallo Followern. Hallo Präsident Gronkh. Wir sind es. Genau. Die Leviten. Ja. Und die werden wir dir jetzt lesen. Allein mit unseren Adiletten. Allein für den Wortwitz wäre eine Invasion schon witzig. Ja. Ja. Ja. Wird sich lohnen. Ja. Da hast du schon lange keine Invasion mehr gehabt. Ich finde Invasion grundsätzlich eigentlich ganz witzig. Ja, ist ja mal was Neues, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht so. Ich fände das ja großartig, wenn dieses Jahr im Jahr 2018 Weihnachten überschattet wird vom Erstkontakt. Wow. Und dann stellt man sich das so schön vor. Auf dem Petersberg in Bonn zum Beispiel bauen sie eine große Orgel auf. Und dann werden in musikalischer Reihenfolge die Erstkontaktnoten gespielt. Under Pressure. Man könnte das Thema von Star Trek First Contact spielen. Ja. Das mochte ich immer. Ich mochte das auch sehr gern. Aber ich finde tatsächlich aus dem Film, wie hieß denn der nochmal mit dem, hieß der tatsächlich First Contact? Nee. Der mit der musikalischen Kontaktaufnahme. Wo alle irgendwie plötzlich den Drang hatten, zu diesem Berg hinzufahren und den aus Kartoffelbrei nachgebaut haben. Und dann haben sie da dieses riesen Musikinstrument aufgebaut. Und dann kamen die Außerirdischen und sind gelandet und dann spielten sie auf der Orgel die Melodie. Dü, dü, dü, dü, dü. Und dann kam so. Kann nur so ablaufen. Nie gesehen? Das mit dem Kartoffelbrei sagt mir irgendwie was. Ich habe irgendwie total. So. Ist das ein animierter Film oder war es ein echter? Erst ein echter Film. Ja. Kannst du uns den mal erzählen demnächst? Also, oder öffentlich erzählen? So, du, ja, mach die ganze Story. Fang vorne an. Bitte einmal schon Popcorn zusammenfassen. In der Hand. Ja. Ich habe gerade schon grob gegoogelt. Der erste Suchtreffer ist Herbert Grönemeyer. Wikipedia. Warum? Bei Erster Kontakt Musik. Das wird dann der Erstkontakt Männer oder so. Eiko. Das erst könnte auch der letzte Kontakt werden. Alkohol ist der Sanitäter. Okay, ich suche jetzt mal nach Erster Kontakt Kartoffelbreiberg. Das sagt mir auch was, aber als echter Film nicht. Ist auch ein echter Film. Ist ja übel jetzt. First Contact. Was heißt Kartoffelbrei auf Englisch? Potato Mash? Potato Brei. Das Leben des Brei. Jetzt sind wir ja bei den anspruchsvollen Wortspielen angekommen. Wir haben extra eine halbe Stunde gewartet. Was, wie heißt er? Ich habe ihn gefunden. Auf Englisch heißt der Close Encounters of the Third Kind. Ach, der, ja. Von Steven Spielberg. Wie heißt er? Der, das ist ja tatsächlich ein Klassiker. Deutsch. Die unheimliche Begegnung der dritten Art. Richtig. Den habe ich wirklich. Das ist, glaube ich, bei mir sehr lange her, dass ich den mal gesehen habe. Das gebe ich zu. Das ist für uns jetzt der Weihnachtsfilm 2018. Ja, der wird auf jeden Fall noch geguckt. Das ist die Hausaufgabe. Ja, bis die nächste Elite rauskommt, bitte alle diesen Film gucken und der Elite Einschriften zuschicken, damit die Elite darüber reden kann. Denn irgendwie steckt bestimmt auch wieder eine Verschwörung dahinter, dass wir heute über diesen Film sprechen. Irgendjemand bezahlt uns doch dafür. Spielberg. Also, ich will hoffen, dass mich jemand dafür bezahlt, sonst wäre es enttäuschend. Beschreibe euch mal kurz den Inhalt. Zunächst entdecken die Forscher, die anscheinend von der US-Regierung unterstützt werden und durch eine weiße Flagge mit einem blauen Dreieck gekennzeichnet sind, auf einem Schrottplatz in der mexikanischen Wüste Sonora die 1945 auf mysteriöse Weise im Bermuda-Dreieck verschwundenen Flugzeuge des Flugs 19. Die Flugzeuge erweisen sich als unbeschädigt und funktionstüchtig. Der Besitzer des Schrottplatzes berichtet, die Sonne sei in der Nacht aufgegangen und sie habe zu ihm gesungen. Der Mexikaner weist im Gesicht einen starken Sonnenbrand auf. In der nächsten Szene sind Fluglotsen in Indiana zu sehen, die Meldungen zweier Linienmaschinen über UFOs entgegennehmen. Anscheinend wechselt das Geschehen in das einsam gelegene Haus der alleinerziehenden Mutter Gillian Gullier, deren Sohn Barry nachts elektrische Phänomene im Haus und Lichter im Garten sichtet und daraufhin das Haus verlässt. Gillian erwacht, stellt Barrys Verschwinden fest und begibt sich auf der Suche nach ihm. Ungefähr zur selben Zeit erhält der mitten im komplizierten Familienleben stehende Elektriker Roy Neary den Anruf, wegen eines umfassenden Stromausfalls zu einem Einsatz aufbrechen zu müssen. Neary verfährt sich und sichtet an einem Bahnübergang plötzlich ein UFO, das seinen Wagen hell erleuchtet. In Panik rast Neary davon und überfährt wenig später beinahe den über die Straße rennenden Barry, der von seiner Mutter vom Auto weggestoßen wird. Neary macht kurz Bekanntschaft mit Gillian, dann tauschen doch vier entlang der Straße sich bewegende UFOs auf, die von Polizeifahrzeugen verfolgt werden. Neary fährt den Polizeifahrzeugen nach und stellt fest, dass sich die Flugobjekte nicht einholen lassen. Neary kehrt nach Hause zurück und berichtet verstört und fasziniert seiner ungläubigen Frau Ronnie und den Kindern von seiner Sichtung. Diese sind jedoch auch über den merkwürdigen Sonnenbrand erstaunt, den Neary seit der Nacht im Gesicht trägt. Ist gleich fertig. Wenig später finden die Forscher das ursprünglich im Bermuda-Dreieck verschwundene Schiff Cotopaxi, das im mongolischen Teil der Wüste Gobi wieder aufgetaucht ist. Anschließend untersuchen Lacombe und seine Kollegen ein Phänomen in Dharamsala, Indien, wo tausende gläubige Hindus ständig im Chor eine markante Folge von 5 Tönen wiederholen. Bop, bop, bop, bop. Auf Nachfrage, woher die Töne gekommen seien, zeigt die versammelte Menge mit den Händen gen Himmel. Lacombe stellt anschließend einem Kongress von Wissenschaftlern seine Entdeckung vor, denn die Tonfolge hat in der Plansprache Solresol eine bestimmte Bedeutung. H-E-L-L-O. Hello. Unterdessen werden Neri und Jillian von einer UFO-Hysterie mitgerissen. Ein Treffen mit Gleichgesinnten, die auf die Ankunft der Außerirdischen warten, wird von der Polizei mit Hubschraubern aufgelöst. Verschwörung, da hat doch irgendjemand was dagegen anscheinend, dass die Leute die Wahrheit finden. Amt. Gleichzeitig zeigt sich, dass Neri, Jillian und Barry von der Vision eines eigenartig geformten Berges besessen sind, welchen Neri in seinem Rasierschaum und anderen Orten zu erkennen glaubt. Die Wissenschaftler verwenden unterdessen ein Radioteleskop, um mit der außerirdischen Intelligenz Kontakt aufzunehmen. Sie senden die aufgenommene Tonfolge und erhalten lediglich verschiedene Zahlenangaben zurück, die augenscheinlich keinen Sinn ergeben. Erst dem mittlerweile als Dolmetscher für Lacombe arbeitenden Kartografen David Laughlin fällt auf, dass die Zahlenangaben geografische Koordinaten sein könnten. Auf einem Globus führt die Zahlenangabe in den US-Bundesstaat Wyoming. Szenenwechsel in Jillians Haus. Während Barry die Tonfolge auf einem Glockenspiel nachspielt, fertigt seine Mutter Kohlezeichnungen des Berges an. Als sie einige ihr ungenau erscheinende Zeichnungen im Müll entsorgt, fällt ihr eine sich nähernde und merkwürdig von innen beleuchtete Wolkenformation auf. Jillian erkennt, dass sich erneut UFOs nähern und sperrt sich und Barry im Haus ein. Während das UFO die Nähe... Habe ich da gerade jemanden gelangweilt saufen hören? Nein, ich habe sie interessiert gesoffen. Ah. Gleich fertig. Während das UFO die nähere Umgebung des Hauses in ein rötliches Licht taucht, starken Wind verursacht und elektrische Geräte im Haus verrückt spielen lässt, unternimmt Jillian alle Anstrengungen, um ihr Haus abzuschotten und die sichtbaren Eindringlinge zu vertreiben. Barry dagegen steht dem Geschehen sehr positiv gegenüber und ist erfreut über den Besuch. Schließlich entkommt Barry über eine Katzenklappe aus dem Haus und wird in die Luft gerissen, wohin die UFOs verschwinden. Barrys Verschwinden wird auf einem UFO-Kongress thematisiert, dessen erhitzte Atmosphäre jedoch keine sachlichen Diskussionen zulässt. Ist gleich fertig. Anschließend wird erneut Nerys Schicksal gezeigt. Neri wird immer neurotischer und ist geradezu besessen davon, den Berg aus seiner Vision im Haus nachzubauen. Zunächst versucht er dies beim Essen mit... Kartoffelbrei. Ah. Das hättet ihr jetzt auch wissen können. Dann aus dem Modell... Ich dachte, jetzt wäre ein Personenname gesagt. Ich habe es auch gewesen. Gesagt, ja. Dann aus dem Modelleisenbahn-Diorama seines Sohnes. Eines Nachts findet seine Frau ihn weinend in der Dusche, wo er sich beklagt, nicht zu wissen, was dies alles bedeute. Anschließend wird Neri noch manischer und verwüstet auf der Suche nach Material für den Bau eines neuen Modells, den eigenen Garten und auch den der Nachbarn, was seiner Frau schließlich zu viel ist. Sie reist zusammen mit den drei Kindern zu ihrer Schwester. Neri schließlich baut ein riesiges Modell eines Berges aus Erde und anderen Materialien mitten auf dem Wohnzimmerboden auf. Erst eine Meldung im Fernsehen erfüllt ihn. Die Nachrichten berichten vom Unglück eines nervengastransportierenden Güterzugs in der Nähe des Berges Devil's Tower in Wyoming. Dies ist genau jener Berg, der Neri keine Ruhe ließ. Neri bricht mit dem Auto auf, um diesen Berg trotz der drohenden Gefahr aufzusuchen. Was Neri nicht weiß, um die Umweltschutzgesetze und den Status des Devil's Tower als Nationalpark zu umgehen, hat die Gruppe von Wissenschaftlern die Nachricht vom Unglück lanciert, um ungestört in der Nähe des Berges aktiv werden zu können. Boah, Alter. Verschwörung. Echtheit vor allen Dingen. Die wollten da nur Einfluss haben, rechtzeitig, vorzeitig. Mit Unterstützung von Nationalgarde und US Army, mit getarnten Lastwagen und gemieteten Greyhound-Bussen, bringen sie Mengen an Material sowie in orange Overalls gekleidete Menschen in die Nähe des Berges. Zwischenzeitlich trifft Neri an einem Bahnhof, von dem die Menschen in der betreffenden Region mit Zügen abtransportiert werden, auf Jillian, die ebenfalls zum Berg will. Neri nimmt Jillian im Auto mit, um näher an den Berg heranzukommen. Überfällt ist gleich fertig, oder? Ist in wenigen Sekunden fertig. Ja. Über Feldwege gelingt es den beiden, in die Nähe des Berges zu gelangen und dort werden sie jedoch von einer Militärstreife aufgegriffen. Neri wird in einem provisorischen Militärlager von Laughlin und Lacombe verhört, bei dem Neri betont, die Luft sei nicht vergiftet, sondern sauber. Außerdem wird er gefragt, ob er eine unheimliche Begegnung mit etwas Ungewöhnlichem gehabt habe. Neri beklagt sich anschließend, dass sich seine merkwürdigen Erfahrungen, die ihn hierher trieben und den Ort genau kennen ließen, keine Beachtung geschenkt werde. Jetzt kommen nur noch drei kurze Absätze. Ja, da geht's. Neri wird zusammen mit anderen Zivilisten, die im Gebiet aufgegriffen wurden, in einem Hubschrauber gebracht, der sie abtransportieren soll. Neri nimmt die Gasmaske ab und demonstriert den Mitreisenden, völlig frei atmen zu können. Er beschließt, den Hubschrauber zu verlassen. Seinem Beispiel folgen Jillian und ein weiterer Mann namens Larry Butler. Die drei fliehen von Lecombe unbemerkt und insgeheim gebilligt zum Berg. Das Militär durchkämmt nach Bekanntwerden der Flucht das Gebiet und setzt ein narkotisierendes Gas ein, dem Larry schließlich zum Opfer fällt. Neri und Jillian jedoch erreichen bis Sonnenuntergang die andere Seite des Berges und entdecken, dass die Wissenschaftler dort eine komplexe Forschungseinrichtung erbaut haben. Die beiden beobachten zunächst das Geschehen aus der Entfernung und entdecken dabei auch Gefühle füreinander. Oh. Ui. Da könnte man einen tollen Film draus machen. Ja. Und den Rest des Geschehens müsst ihr euch selber anschauen, denn jetzt kommt das große Finale und der erste Kontakt, über den wir hier nichts weiter berichten werden. Das ist gemein. Boah. Ich habe gerade nicht so richtig zugehört. Kannst du es nochmal wiederholen? Ja, warte, ich fange nochmal von vorne an. Zunächst entdecken die Forscher, die anscheinend... Aber weißt du, was ich mochte? Ich mochte, dass ein Elektriker vorkam. Elektriker sind in Filmen unterrepräsentiert. Das stimmt. Ich fühle mich auch Elektrikern seelenverwandt. Ja, seit ich das geschafft habe, bei uns im Esszimmer eine Deckenlampe zu installieren, ohne einen Kabelbrand auszulösen, bin ich einer von ihnen. Ja, auf jeden Fall bist du einer von ihnen. Und du weißt ja, Handwerk hat goldenen Boden. Ja. Ne? Und auf goldenen Boden. Du hast anscheinend noch nie The Cable Guy mit... doch. Wie heißt er nochmal? Jim Carrey. Ja, ja. Gesehen. Ja, ja. Ich glaube, ich habe noch nie die Darstellung eines nervigeren Charakters gesehen. Ja, definitiv. Das ist echt schlimm. Aber auf goldenen Boden hört man ja auch die Adiletten besser, wenn sie gehen halt, ne? Ja, klatsch. Also Goldboden und Adiletten sind, glaube ich, füreinander gemacht. Ich glaube auch. Handwerk hat goldenen Boden. Eigentlich sollte jeder einen goldenen Boden haben. Finde ich auch, ja. Sind mir aufs Putzen wert. Ja. Glaubt ihr, dass der Podcast Die Elite einen goldenen Boden hat? Ja. Ich glaube, Gold ist zu schnöde. Diamant, denke ich, kann ich mir vorstellen. Diamant, ja. Das Logo ist so schön schwarz, das spiegelt sich bestimmt gut im Diamanten wieder. Ja. Obsidian. Das stimmt, ja, Obsidian. Aushilfsjedi und Zeilenende. Ich würde sagen, das muss jetzt reichen. Das war euer Weihnachtsgeschenk, der Wichtel-Podcast von der Elite. Was sagen die Wichtel? Sind wir durch? Ja, sind wir durch. Ja? Fix und durch, ja. Würde ich auch sagen. Dann macht's mal gut und bis dann. Ciao. Frohe Weihnachten. Tschüss. Guten Rutsch. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.